Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian. Willkommen beim Talkradio. Heute Nacht wieder offene Sendung. Meine Frage also an euch. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Alle Themen sind möglich. 0130 2911. 0130 2911. Ich würde mich mit euch gerne unter anderem über ein politisches Thema unterhalten. Nämlich über die, wie ich finde, unsäglichen Äußerungen Oskar Lafontaines, den Zuzug von Aussiedlern zu begrenzen. Wer so redet in diesem Zusammenhang wie Oskar Lafontaine, der erinnert mich an Schönhuber, wie er damals über die Ausländer gesprochen hat. Was ist eure Meinung? Sollen deutschstämmige Aussiedler aus Osteuropa, aus Russland, wie bisher zu uns kommen dürfen? 0130 2911. Die erste Zuschauerin, Zuhörerin heute Nacht, das ist die Marlies. Ja, Marlies, 50 Jahre, hallo. Ja, hallo. Hallo Marlies. Ja, guten Morgen, dein Thema? Diese Geiselnahme in Celle. In Celle, vorgestern? Ja. Ja? Und denjenigen, den kenne ich von Kind auf an. Du kennst den Täter? Ja, und das ist doch schon, das ist sehr bedrückend, finde ich. Den kenne ich, der war neun oder zehn Jahre alt. Ja, so lange kenne ich den schon. Und wie, wo der wohnte bei uns auf der Nachbarschaft. Aha. Das war ein ganz süßer, kleiner, niedlicher Junge. Kann man ja mal sagen, ne? Ein ganz süßer, kleiner, niedlicher Junge? Ja, war er. War er? Ja, das war er. Unterstrichen, war er. Und die Mutter hat noch drei Söhne gehabt. Die sind aber alle ganz gut geraten. Die waren mit ihren Kindern alleine. Marlies, warte mal einen kleinen Moment. Irgendwo hatte ich es hier. Ich habe hier eine Zeitung aus Köln von heute. Das ist der Kölner Express und da ist das die Hauptschlagzeile. Da steht das Sexmonster. Ach, das ist doch typisch, genauso wie in der Bildzeitung. Da haben mein Mann und ich uns sehr über geärgert. Zelle, Häftling, vergewaltigt, ja. Gefängnischefin. Ja, das ist natürlich, da habe ich keine Worte für, da bin ich ganz ehrlich, das ist entsetzlich. Naja, aber Tatsache... Es ist schon schlimm. Tatsache ist ja, dass dieser Mann wegen Mord im Gefängnis sitzt und wegen fortgeführter Vergewaltigung. Richtig, richtig. Deshalb saß er. Ja, und das wollte ich dir gerne mal erzählen. Ja, bitte. Denn ich habe ihn als Kind, als Schulkind, da habe ich ihn kennengelernt. Ich bin immer zu seiner Mutter gegangen, die konnte gut stricken, das nur nebenbei. Ja. Die hat mir oft mal was gestrickt und auch für meine Mutter auch. Und naja, jedenfalls, und dann kam der Junge dann oft zu mir. Dann haben wir Eis gegessen und naja, ich konnte mich gut mit ihm unterhalten. So, Kinder mache ich gerne, naja, schön und gut. Holger, ne, heißt er. Holger, ja, ganz genau. Und dann späterhin auch. Und dann kam er zu meinem Mann und zu mir. Dann haben wir in der Küche gesessen, Kaffee getrunken, haben über Gott und die Welt geredet. Ja. Und ich finde das sehr schlimm, wenn man mit angucken muss, wie so ein junger Mensch, der war auch nicht dumm. Das ist es ja. Der war wirklich nicht dumm. Also der hat damals, ganz vernünftige und ordentliche Ansichten gehabt. Und offenbar ist der Bengel so abgerutscht, in schlimme Kreise reingekommen. Wie erklärst du dir das denn? Ich weiß das nicht. Vielleicht hätte er ja einen Vater, aber für andere haben auch keine Väter und werden nicht kriminell. Ob das eine Veranlagung ist oder ob das nur dass er in schlechte Kreise reingekommen ist, ich weiß das nicht. Das Verhältnis zur Mutter war gut? Ja, der hat seine Mutter, auf seine Mutter ließ er nichts kommen, ne? Ja. Da ließ er nun überhaupt nichts kommen auf seine Mutter. Wie hast du das denn miterlebt, dass er, wie du sagtest, abgerutscht ist? Was ist damals passiert? Ja, da hat er dann Einbrüche gemacht und dergleichen. Ne? Ja. Und dann, was weiß ich, damals habe ich das immer alles noch für, habe ich gedacht, das ist ein Jugendlicher und der begrabbelt sich schon wieder. Ja. Ne? Habe ich oft zu ihm gesagt, ich sage, Mensch, Holger, lass das, da kommt doch nichts bei raus. Wie alt war er da? Da war der Holger so 16. Ja. Oder 15, 16. Ich sage, was du wieder für Scheiße baust. Ich sage, denk mal an deine Mutter. Ja. Ne? Und naja, dann habe ich auch mit seiner Mutter darüber gesprochen. Und ja, nun, dann hat sie ihn immer verteidigt. Ich sage, Mensch, aber was soll denn nochmal draus werden, wenn er so weitermacht? Mhm. Wie hat denn die Mutter das damals aufgefasst, als er so auf die schiefe Bahn kam? Ja, natürlich schlimm, ne? Ja. Die hat viel geweint, ne? Ja. Aber die konnte da nicht gegen an. Aber die Frau ist ja tot. Ach, die ist tot jetzt? Ja, und ich habe zu meinem Mann auch gesagt, ich sage, du, wenn die Mutter noch gelebt hätte, ich glaube, der hätte das jetzt nicht gemacht. Ja. Ich meine, das ist keine Entschuldigung, um Gottes Willen, das will ich nicht entschuldigen, dass das nicht hier falsch verstanden wird. Aber es wurde dann immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer. Mhm. Und dann mit dem 17-jährigen Mädchen hier. Ja. Ne? Das war nur ein paar Straßen weiter. Und ich... Was genau ist da passiert, das weiß ich die nicht. Die hat er ja umgebracht. Die hat er umgebracht, das und war der Mord. Und ich habe das nicht geglaubt. Ja. Ich habe das nicht geglaubt. Ja. Ich sag, Holger, hast du das gemacht? Sagt er, das mag ich, sowas würde ich niemals tun, um Gottes Willen. Und damals ist auch gerade die Kleine von meiner Cousine ermordet worden, die war 6 Jahre alt. Mhm. Da sagte er noch, im Nachhinein, finde ich das ja ziemlich, also dreist, da sagte er noch, sagt er, Madis, wenn ich den erwische, den schlage ich zusammen oder den haue ich tot oder was weiß ich, der das gemacht hat. Und da habe ich ja nur nicht geahnt, dass der das junge Mädchen umgebracht hat. Mhm. Marlies, nun hat dieser Mann schlimme Dinge gemacht. Ja, also das kann man gar nicht mehr... Schlimmste Dinge. Ja, trotzdem ja, bist du so empört, dass, wie ich das gerade hier vorgelesen habe, dass die Presse so über ihn urteilt. Warum? Nein, Sexgangster, das finde ich immer so. Naja, klar, er hat sowas gemacht, auf jeden Fall. Er hat vorgestern 2 Frauen vergewaltigt. So sieht er daraufhin. Bitte? Daraufhin ist es geschrieben worden. Daraufhin, ja. Ja, ja und nee, daraufhin das auch, dass er früher auch schon Frauen vergewaltigt hat. Das hat er. Ich habe nur gehört hier, bei uns in der Umgebung, dass er es versucht hat. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat, aber immerhin. Versuch und jedenfalls, er ist derart abgerutscht. Also er ist jetzt ein Krimineller, also erster Garnitur. Mhm. Wann hast du den Kontakt denn verloren zu ihm? Auch als er da ins Gefängnis kam. Ja. Und da hat er mal angerufen, hier bei mir zu Hause. Ja. Ne? Und hat sich dann noch seine Mutter erkundigt, die hatte er nicht erreichen können. Und als seine Mutter gestorben ist, da saß er auch im Gefängnis schon. Ja. Und da hat ihn ja nun keiner benachrichtigt. Und da habe ich da angerufen bei dem Direktor im Gefängnis und habe gesagt, so und so, sie sollten ihm das doch übermitteln, dass seine Mutter nun verstorben ist. Ne? Das hat er dann auch gemacht. Und hat er mich gefragt, der Direktor der vom Gefängnis hier, aus unserer Stadt, ob wir herkommen könnten. Und da sage ich, ja, ist gut, sind mein Mann und ich da hingefahren. Aber da wollte er uns nicht sehen, da wollte er alleine bleiben. Aha, ja, ne? Ja. Ja, und dann ist das auch dann verblieben. Ne? Ja. Also kam nicht die Überlegung bei dir, da du früher engeren Kontakt mit ihm hattest, dann doch nochmal ab und zu ihn zu besuchen im Gefängnis? Nee, das wollte er auch nicht. Dann später auch nicht? Nein, gar nicht mehr. Ja. Und da hat sich das auch schon rauskristallisiert, dass er wohl irgendwie, wie der gestern Abend schon sagte, der Klaus oder wie er hieß, der da als Schließer am Gefängnis arbeitet, die werden ja nicht besser, die werden ja nur schlimmer. Mhm. Das bleibt ja auch nicht aus. Mhm. Das bleibt ja überhaupt nicht aus. Ne? Also da muss es klingt wirklich sehr brutal, was er da gemacht hat. Er hat 20 Messer. Das ist auch ganz brutal. Das ist entsetzliches. Ja. Das ist fürchterlich. Ne? Also vielleicht hätte man den, ich weiß auch nicht, mehr in den Mangel nehmen müssen oder manchmal denke ich auch, die werden vielleicht mit Samthandschuhen angefasst. Ich weiß das nicht. Mhm. Aber was für eine Therapie ist da richtig? Ja, das müssen dann das die Fachleute. Wir doch alle nicht. Nee, wir nicht, aber da gibt es sicher entsprechende Therapien, ja, das müssen Fachleute beurteilen. Aber was ich auch unmöglich finde, bin ich mal ganz ehrlich, wie kann denn so einer, so ein Schwerstkrimineller, was er ja wohl nun geworden ist, da ganz allein reingehen zu einer Therapeutin und mit der allein im Zimmer sein? Ja, das ist das kann ich leider nicht verstehen. Das sind die großen Fragen, die jetzt auch an die Gefängnisleitung gestellt werden. Ja, da ist ja schon viel passiert. Da ist sicher einiges im Argen und da wird sicher auch noch einiges geschrieben und gesprochen werden. Mhm. Nochmal eine Frage an dich. Du hast ihn nun wirklich so von Kind an mitbekommen. Ja. Du hast überhaupt keine Idee, so mal aus deiner Sicht heraus, wie so etwas entstanden ist, vielleicht aus der Kindheit heraus. Nee, also, weißt du nicht? Nee, also seine 3 Brüder, die sind alle ganz früh geraten. Mhm. Die kenne ich auch alle. Also das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht. Aber ich weiß nur, dass er damals mit einem anfing, der immer so hier Wohnungseinbrüche oder Autos geklaut hat und dergleichen. Und er hat auch gar keinen Kontakt mehr gehabt all die Jahre zu den Brüdern? Nein, gar nicht. Überhaupt die haben den abgebrochen, den Kontakt. Ja. Die haben ja alle Familie, nicht? Und Kinder und damals noch, Moment, da lebte die Mutter noch, als er kurzzeitig aus dem Gefängnis kam. Ja. Da hatte er noch Kontakt. Ist das für dich auch noch so ein, nochmal jetzt so ein Schock, das mitzubekommen? Ja, ich habe... Bei jemandem, den du kennst? Ja, also ich finde das, ja. Ich habe gedacht, der würde vielleicht, besser weiß ich auch nicht, das hört sich blöde an, ne? Mhm. Aber als das im Fernsehen durchkam, da sage ich zu meinem Mann, ich sagte, der Holger sitzt auch, in dem Moment sagt er den Namen. Mhm. Von dem, ich wäre bald vom Sessel gerutscht. Ja. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Also das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ja. Nachdem, was, so alles eine Sauerei nach dem was schon alles passiert ist. Ja. Auf dem Ding. Weil also da habe ich doch wirklich gedacht, dass der jetzt mal in sich geht. Ich danke dir für deinen Anruf. Nochmal eben eins. Ja. Ich bin immer am Überlegen, was hat er sich davon versprochen? Vermutlich Sex nur. Das mutmaßen die Fachleute, habe ich heute gelesen, dass er gar nicht es darauf angelegt hatte, auszubrechen, sondern er wollte einfach die Frauen vergewaltigen. Ja, dann sollte man mal hinterfragen, wie das überhaupt bei den Häftlingen ist. Die meisten sind ja wohl homosexuell oder was? Nö, das kann man nicht so sagen. Aber viele doch, nicht? Einige schon, ja. Ja, denn die werden, also wenn sie da drin sitzen, dann haben sie ja nur gar nichts mehr, absolut nichts mehr, nicht? Gut, aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Nee, weiß Gott nicht. Marlies, vielen Dank für deinen Anruf. Na, gern. Tschüss, ciao. Micha, 42 Jahre. Micha? Ja, hallo. Hallo Micha. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Ja. Ich war gestern schon mal bei euch auf der Leitung. Habe ich nicht so mitbekommen. Ja. Ja. Und ich wurde aber nicht mehr drangenommen. Aber jetzt sind wir zusammen. Ja. Ja. Und da freue ich mich auch ganz sehr. Und ich muss mal eins der Marlies, meiner Vorgängerin, sagen, also im Knast sind nicht alle schwul. Nee, habe ich auch dann gleich richtig gestellt. Denn ich muss eins sagen, ich habe in Ostdeutschland, du hörst ja bestimmt an meinem Dialekt, dass ich aus Sachsen stamme. Ja. Und ich habe von 5.2.74 bis 4.7.77 drei Jahre und fünf Monate also in Bautzen wegen staatsfeindlicher Hetze gesessen. Ach du je, also dein Thema ist Knast. Ja, also nochmal Bezug auf gestern. Auf gestern, ja. Ja. Drei Jahre in DDR-Knast. Na, 3.5. Und dann ging es weiter vom 9.12.77 bis 3.2.82, fünf Jahre und drei Monate in Cottbus. So, und ich kann zu diesem Thema nur sagen, das ist eine Riesensauerei, was im Osten im Knast alles mit den Leuten geschehen ist. Was ist Schlimmes dir widerfahren? Ja, mir? Ja. Also ich konnte am Anfang, am 5.2.74 zum Beispiel gar nicht begreifen, dass ich wegen staatsfeindlicher Hetze eingesperrt werde. Was hat man dir konkret vorgeworfen? Ja, ich habe von 70 bis 72 Koch und Kellner gelernt. Ja. In einem Interhotel in Chemnitz. Ja. Und also ich muss eins sagen, ich habe meine Schulbildung drüben im Osten, also es war ja 1. bis 10. Klasse, also Polytechnische Oberschule, wie sich das nannte. Ja. Habe ich mit 1,2 abgeschlossen. Und mich hat man damals schon immer gedrängt, zur erweiterten Oberschule zu gehen, also was hier Gymnasium ist im Westen. Ja, und aber du hast dann irgendwas gemacht, was den Brüdern nicht gefallen hat. Was war das? Und zwar habe ich dann Koch und Kellner gelernt. Ja. Und habe einen Küchenleiter gemacht, also Hotelfachschule besucht. Ja. Und war dann auserwählt, so ungefähr Anfang 74 war das, da wurden schon Leute ausgewählt, zu einem kalten Buffet herrichten für Honecker und sein Gefolge. Ja. Und ihr wisst doch alle hier im Westen, wie damals die Versorgungssituation für den Normalplebs, ich sag das mir jetzt mal so in Anführungsstrichen, in Ostdeutschland war. Es gab nichts zu kaufen, weder eine Konservendose Fisch oder sonst etwas. Ja. Und ich musste für diese Leute ein kaltes Buffet mit herrichten. Ja. So, und ich habe gesehen, was diese Leute, Honecker, Stoff, Sindermann, Mielke und, um einige Namen nur zu nennen, dann zu einem kalten Buffet bekommen. Ja, alles aus dem Westen. Ja, vom Feinsten. Vom Feinsten, So, und ich habe zum Beispiel das Fachgebiet Wild und Geflügel unter mir gehabt für das kalte Buffet. Und ich komme nachmittags in meine Stammwirtschaft eine und da fragt mich jemand oder markiert sich jemand, dass es im Chemnitz zum Beispiel, wo ich herstamme, keine Konservendose Fisch zu kaufen gibt. Ja. Und da sage ich als Blödsinn, ohne mir etwas dabei zu denken, na, da geh doch mal am Wochenende zu Honecker und seh da, was es zu essen gibt. Und das war's schon. Und da fragt er mich, na, was frisst denn dieses rote Schwein? Entschuldige bitte die Ausdrücke, aber so hat er mich gefragt. Ja. Da sage ich, na, der Honecker ist zum Beispiel original skandinavischen, kanadischen Lachs, ein Schnaps aus Frankreich, also aus dem Anbaugebiet Medoc, besten französischen Champagner und original russischen Kaviar und was weiß ich nicht alles. Ja, und eine halbe Stunde später, wo ich zu Hause war, wurde ich weggehaftet von der Staatssicherheit. Also so abgeholt. So schnell? Ja, weil jemand in dieser Gaststätte bei der Staatssicherheit war, was ich im Nachhinein, wo ich 82 freigekauft wurde, erst erfahren habe. Also wegen dieser kleinen Bemerkung von dir? Ja, das war schon zu viel. Bist du verhaftet worden? Bist du verhaftet worden, verurteilt worden und kamst in den Knast? Ja, ich habe drei Monate Einzelhaft hinter mir in Chemnitz. Und also ich war kein Name mehr oder irgendwie was, ich war nur noch eine Nummer. Sagen wir mal, sehr gewalttätig behandelt worden auch von den Leuten? Ja, na Wahnsinn. Na, das war in der zweiten Haftperiode. Würdest du so weit gehen, um zu sagen, das war eine Folter? Ja. Was haben die mit dir gemacht? In Cottbus. Also zur zweiten Haftzeit, also vom 9.12.77 bis 3.2.82 war das, da wurde ich, also ich bin am 3.12.80 geschieden worden Und am 4.12. hatte ich Besuchstermin. Ja. Über eine halbe Stunde. Und da saß meine Frau auf dem Stuhl mir gegenüber und hat geheult. Ja. So, und man macht sich ja während der Knastzeit Gedanken, was passiert zu Hause. Mhm. So, und ich weiß, dass meine Mutter damals herzkrank war. Mein Vater hatte Lungenkrebs, weil er bei der Wismut gearbeitet hat, also unter Tage. Und es konnte sein, dass mit meinen Eltern, beziehungsweise mit ihren Eltern, also mit meinen Schwiegereltern damals, was geschehen sein konnte, beziehungsweise mit der Tochter. Sie hatte nicht aufgehört zu heulen und habe ich sie gefragt, Gabi, was ist los? Was ist mit dir? Ja. Oder na, auf einmal sagt sie, du, seit gestern sind wir geschieden. Ich sage, Gabi, das geht nicht. Ich sage, ich war zu keiner Verhandlung und nichts. Ich sage, wieso sind wir geschieden? Ja. Und dann sagt sie zu mir, ja, die Staatssicherheit war bei mir, hat mich unter Druck gesetzt. Mhm. Entweder ich gehe genauso wie du für 5 Jahre ins Gefängnis nach Honeck. Mhm. Das ist im Erzgebirge, so ein Frauengefängnis von der Staatssicherheit. Sagt sie, und die Tochter wird zur Adoption freigegeben und das mache ich nicht. So. Dann habe ich zu ihr gesagt, Gabi, pass auf, du hast völlig richtig gehandelt. Ich gehe meinen Weg und ich werde dich rüberholen. Ja. So, am gleichen Tag, am 4.12. wurde ich im Knast noch einmal verhaftet. Da hat man mich auf die Arreststation gebracht, musste ich mich nackend ausziehen. Da hat man mich wie Jesus ans Kreuz genagelt, also mit Handschellen, ja, so weit wie die Arme auseinander gingen, ja, an den Gitter gefesselt, die Beine total breit. Und haben mich 5 Minuten oder 10 Minuten, also Zeitgefühl verliert man da in dem Moment, mhm, wie gesagt, an das Gitter gekettet, ja, mit Handschellen. Und dann kamen 8 junge Leute rein, die so Polizeianwärter waren. Und jede Frage war, na, mein Name möchte ich jetzt nicht sagen, ja, obwohl die Zeit ist ja vorbei, ich kann meinen Namen ruhig sagen, mein Name ist Michael Bachmann. Mhm. Ja. Und diese jungen Polizisten haben immer zu mir gesagt, Bachmann, ziehst du nun genauso zurück wie deine alte und kriegst genauso einen Schiss vor uns wie deine Frau. Da habe ich gesagt, nein. Ich sage, erstens mal finde ich das ungerecht, dass jetzt 7 Leute mir gegenüberstehen, als ehemaliger DDR-Judomeister. Ich sage ja. Da hast du dich noch getraut, das zu sagen, während du an dem Gitter hingst? Ja. Ja. Weil ich das ungerechtfertig finde. Über meine Akte stand ein roter Strich drüber. Ja. Achtung, Judoka. Ja, damit die Bescheid wussten, was da vielleicht passieren könnte. Und aus dem Grunde kurz geschlossen. Micha, bist du auch geschlagen worden? Ja. Das auch? Eine Dreiviertelstunde lang. Mir hat man das Nasenbein mit dem Gummiknüppel zerschlagen. Mhm. Ein Unterkiefer zersplittert auf der linken Seite. Mhm. Und nach einer Dreiviertelstunde ungefähr oder halben Stunde dieser Tortur kommt dieser Arreststationschef rein, der Obermeister Hubert Scholz, von Cottbus genannt der Rote Terror, mhm, und fragt, wie weit hat er denn nun? Zieht er genauso zurück wie seine Frau oder was ist jetzt? Dann habe ich ihm das Blut, was ich im Mund hatte, weil man mir 2 Backenzähne rausgeschlagen hat, mhm, und aus der Nase geblutet habe. Also ich habe aus allen Fugen, die zur Verfügung standen, geblutet wie verrückt. Mhm. Dann habe ich ihm das Blut ins Gesicht gespuckt und habe gesagt, du rotes Schwein, bringst mich nicht dazu. Im Gegenteil, jetzt erst recht. Jetzt bleibe ich bei meiner Meinung. Aber Respekt. So, und sich dann das ich ihm das Blut, wie gesagt, ins Gesicht gespuckt und er stand vor mir wie früher im KZ, die Waffen-SS anhatte, mhm, so eine Reithosen an, so Reitstiefel an und tritt mir mit diesen Stiefel voll in den Plexus, mhm, und tritt mir den Magen von der Speiseröhre weg. Mhm. So, und daraufhin wurde ich mit dem Hubschrauber von den Russen in das Haftkrankenhaus Leipzig-Mosdorf geflogen. Ja. Und mittlerweile während der Fluchtdauer hat sich der Magen beziehungsweise die Bauchhöhle mit Blut gefüllt. Und dieser Arzt von der Karl-Marx-Universität, der mich da notdürftig zusammengeflickt hat, hat mir am nächsten oder übernächsten Tag gesagt, noch 5 Minuten später landen und ich wäre tot gewesen. Mhm. Durch diese Maßnahme. Mhm. So. Also Micha, das ist ja unglaublich drastisch, was du da erzählst. Ja. Ich glaube, es ist auch immer wieder gut, so etwas zu hören. Weil ich glaube, dass so schnell vergessen wird, dass so schnell über all die Dinge weggegangen wird, die in der Ehe mit sind. Ja, Jürgen. Deswegen ist es gut, immer wieder halt auch Zeugen berichten zu hören. Du bist dann 82 freigekauft worden, sagst du? Ja. Und bist dann in den Westen gekommen? Ja. Wo lebst du jetzt? In München. In München, ja. Na, gibt es denn für deinen Fall jetzt so etwas wie eine Wiedergutmachung? Ich muss aus meiner ehemaligen Haftzeit, sei es aus Bautzen bzw. aus Cottbus, mindestens 3 Zeugen benennen. Im Osten war es ja so, es gab keine politischen Gefangenen. Mhm. Das ist ja allgemein bekannt. Mhm. Ich habe weder eine Anklageschrift beim ersten bzw. beim zweiten Mal erhalten und genauso kein Urteil. Mhm. So. Und also ich habe hier absolut kein Papier in der Hand, mhm. um zu beweisen. Ich habe auch schon die Institution in Dresden angeschrieben, um Haftprüfung bzw. die Stasi-Unterlagen einzuschauen. Ja. Und das wird mir von der bundesdeutschen Seite aus, seit 82 wird mir das verwehrt. Mit welcher Begründung? Entweder Desinteresse oder was weiß ich was. Ich kann das nicht irgendwie jetzt hier begründen oder ich weiß es nicht. Ich habe auch schon, das Schärfste ist ja, ich wollte vor kurzem, also letztes Jahr wollte ich heiraten. Mhm. Und zur Heirat braucht man eine Geburtsurkunde. Mhm. Da habe ich meine Heimatstadt angeschrieben und über mich existiert keine Geburtsurkunde. Also es ist insofern sehr empörend, dass sich dieses Unrecht dann auch noch fortsetzt, ne? Dass sich das in der Freiheit fortsetzt. Jörg, Frage noch zu deiner Frau. Seid ihr dann nicht mehr zusammengekommen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht mehr? Überhaupt nicht. Na, also ich weiß mittlerweile, dass sie wieder verheiratet ist. Und Jürgen, ich möchte mich ehrlich gesagt auch nicht zwischenstellen. Und jetzt meiner Tochter, die ist mittlerweile über 20, ihr das erklären. Ich wüsste gar nicht, wie ich da anfangen sollte. Ja. Bist du nach der Wiedervereinigung mal in deine alte Heimat gefahren? Nein, nie wieder. Ja. Ich fahre keinen Zentimeter fußbreit wieder auf dieses Territorium. Ja. Denn wenn ich diesen Mann sehe, der mir das alles angetan hat, der mich das erste Mal in den Knast gebracht hat, beziehungsweise diesen Herrn Hubert Scholz, der mich da so zusammengeschlagen hat oder zusammenschlagen lassen hat, wenn ich diese Leute sehe, weiß ich nicht, ob ich zum Mörder wäre. Ja. Und das möchte ich vermeiden, weil ich mir in Deutschland eine super Existenz aufgebaut habe. Mhm. Also ich bin jetzt selbstständig seit ungefähr 4 oder 5 Jahren. Und ich habe mich auch etwas auf die Schriftstellerei verlegt. Micha, ich bedanke mich sehr herzlich für deinen Anruf. Ja, und ich weiß, es warten noch viele. Und Jürgen, weißt du was, eure Sendung ist viel, viel zu kurz. Die müsste 2-3 Stunden gehen. Und ich hoffe, wenn du da noch weitere Aktionen startest, dass sich da irgendwas noch in die Gänge setzt und dass du in irgendeiner Weise eine Wiedergutmachung bekommst. Ja, Jürgen, eine andere Frage. Könntest du mir eventuell dabei helfen, einen Buchverleger zu finden? Nee. Oder eure Redaktion? Na, das können wir nicht machen. Weißt du, das ist wieder so die Schiene Pinnwand, und das können wir nicht machen. Wenn wir einmal anfangen, sowas, das ist sehr schwierig. Es sei denn, es hat jetzt jemand zugehört und der ist interessiert. Du hast wahrscheinlich dieses Thema verarbeitet, vermute ich. Ja, also das Manuskript, was ich fertig habe, also das, wenn es fertig gedruckt ist, hat das Buch mal 1200 Seiten. Und es geht um deine Erfahrung. Ja. Pass auf, jetzt machen wir es so, um es nicht an die große Glocke zu hängen. Wenn sich irgendjemand dafür interessiert, da sind wir gerne bereit, einen Kontakt zu knüpfen. Weiter kann ich da leider nichts anbieten. Wir sind ja keine Agentur, die so Sachen machen, Micha. Könnte ich mal noch ganz kurz den Titel durchgehen, wie sich das nennt? Ja, bitte. Mein Weg hinauf führte hinab. Micha, ich danke dir für deinen Anruf und alles Gute. Ja. Tschüss. Ich bedanke mich bei dir, Jürgen. Ciao. Okay, ciao. Servus. Danke. Die Marion begrüße ich ganz herzlich, 23, ja. 23 Jahre. Guten Abend, ja, hörst du mich? Oder guten Morgen. Ja, ich höre dich gut. Ich habe das eben jetzt sehr stark verfolgt und so weiter. Also ich glaube, ich stoße heute Abend wohl ziemlich ab mit meinem Thema. Das ist egal, wenn wir offenes Thema haben, dann passiert halt alles. Die ganz ernsten und lustigen und schrägen Sachen. Ja, ich weiß nicht, ob du so viel Interesse dran hast. Versuchen wir es mal. Ja, ich bin seit 3 Jahren verheiratet und ich habe jetzt festgestellt, mein Mann ist bisexuell. Jetzt erwarte ich aber ein Baby. Ja. Ich bin im 5. Monat schwanger. Ja, wie hast du es festgestellt, dass er bisexuell ist? Er hat es mir einfach so klipp und klar auf den Kopf gesagt. Das wusstest du vorher nicht? Ach, überhaupt nicht. Wie lange weiß er es schon? Das hat er mir auch nicht gesagt. Er hat nur zu mir gesagt, ich habe Beziehungen zu Männern. Ach, er hat sogar jetzt auch eine Beziehung zu einem Mann oder zu Männern? Ja, also ich möchte es nicht festlegen. Du weißt ja heutzutage, man darf nie was behaupten ohne Beweise. Er hat nur zu mir gesagt, okay, wir bleiben noch eben verheiratet aus Mann und Frau auf Papier. Weißt du, die Tatsache, dass er bisexuell ist, ist ja erstmal wurscht, wenn du sein einziger Partner wärst. Und Entschuldigung, Jung, kannst du ein bisschen lauter reden? Ich sagte, die Tatsache, dass er bisexuell ist ja erstmal wurscht, wenn du sein einziger Partner wärst. Ja, okay, ich bin ja nun ein bisschen verheiratet mit ihnen und so weiter, ne? Und auf einmal sagte er zu mir, wie ich ihn dann noch erzählt habe, wir kriegen ein Baby, wir kriegen Nachwuchs. Ja. Da hat er zu mir gesagt, nee, ich bin auch bisexuell, ich stehe auch auf Männer. Also. Was ist das denn für eine blöde Antwort auf die Information? Ja, im Klartext, hat er denn einen Liebhaber oder nicht? Doch, er steht auf Männer, das ja, weiß ich. Ja, hat er einen Liebhaber noch nebenher? Ja, er sagte mal zu mir, er muss mal weg irgendwie zur Versammlung oder, ach, der ist in verschiedenen Vereinen. Und dann sehe ich ihn mal auch, also... Also dann ist generell diese Ehe kaputt. Nein, nein, er geht ja auch mit Mann und Mann was einen Arm zusammen raus. Ich habe auch schon Nachforschungen angestellt. Ich habe schon mindestens 3.000 Mark investiert an so einem Privatdienst. Ich habe erst mal gedacht, aber jetzt fang bitte an nicht zu lachen. Ich habe erst gedacht, der wird fremdgehen, der hätte eine andere Frau. Mhm. Und da habe ich also mir fiel das alles an Wolken. Mhm. Der ist mit einem Mann weggegangen. Ja, Marion, dann ist eure Beziehung kaputt. Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, ich mache alles für ihn. Ja, aber dann trotzdem scheint sie kaputt zu sein. Warum denn? Ja, wenn er jemand anderen hat. Nein, er hat nur gesagt, Bizepsfell, ob ich mich da nach der Entbindung von dem Kind mit einstellen kann. Ich habe immer gedacht, was, mit der lügt oder was. Na, ich sag, nein, er war schon zuerst komisch, wenn ich ihn an sein, ich weiß nicht, ist die Sendung jetzt stumm rein oder was, wenn ich ihn jetzt an seinen Penis anfasse. Und sagte, aua, das tut mir weh. Mhm. Also ich war schon zärtlich genug. Marion, das vertiefen wir jetzt mal nicht mal mehr. Ich glaube, dass eure Beziehung nicht in Ordnung ist und dass die Liebe da wahrscheinlich auch heftig den Bach runtergegangen ist. Ich danke dir für deinen Anruf. Mach's gut. Ciao. Ja. Manuel, 46. Ja, hallo. Ich grüße dich, Manuel. Guten Morgen. Dein Thema. Mein Thema war vorhin diese etwas kesse Bemerkung von dir, Oskar Lafontaine mit Herrn Schönhuber in Verbindung zu bringen. Ja. Das fand ich doch schon sehr mutig. So. Wie kommst du dazu? Weil ich mich sehr, sehr darüber aufgeregt habe, dass er mehr oder weniger jetzt über die Aussiedler hetzt und dass er Stimmung macht gegen Aussiedler. Naja, also Hetze würde ich dich gerade sagen. Das ist ein Mann, der hat auch seinerzeit im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung gefragt, sagen Sie einmal, liebe Herren Kollegen, wie soll das Ganze finanziert werden? Da hat er auch Schelte bekommen und er stößt jetzt ganz einfach auch auf die Frage, wie soll das noch finanziert werden? Wir haben 4 Millionen Arbeitslose, ja. Offiziell, inoffiziell sind es 6 Millionen. Weißt du, der eine fragt dieses im Zusammenhang mit den Aussiedlern und der andere fragt dieses im Zusammenhang mit den Ausländern. Nein, und das fand ich gefährlich von dir. Herr Schönhuber meint Ausländer. Mhm. Und Herr Lafontaine meint wahrscheinlich die Möglichkeit, was können wir eventuell Aussiedlern heute hier noch anbieten? Der Staat ist ja quasi pleite. Mhm. Ja. Wie soll das mich getan einfach, werden? Also mich wenn jemand die Antwort hat, wie man 4 Millionen Arbeitslose beschäftigen kann, dann kann derjenige auch sagen, so, und nun alle deutschstämmigen Aussiedler hierher, aber andersherum, ich frage mich, welche Perspektive können wir diesen Aussiedlern bieten? Also erstmal hat mich, wie gesagt, sehr geärgert, ärgert mich sehr, dass da Stimmung gemacht wird gegen eine Minderheit. Eine Minderheit, jetzt der Aussiedler, meinst du? Die ja, natürlich. Die 100.000 zum Beispiel, die in Russland deutschstämmig ja, sind. Ja, natürlich. Ich finde es sehr, sehr unlauter, das zu machen. Es trifft den Stammtisch, das stimmt. Es ist, so haben die Grünen heute schon gesagt, Populismus auf unterstem Stammtisch. Ja, das haben die Grünen gesagt. Und die CDU will ja alle Aussiedler hierher bekommen, aus dem Grunde, weil es ja auch dann lebenslänglich ein gutes Stimmvolk ist. Ja, pass mal auf. Man muss das weißt wirklich du, ich, etwas differenzierter ich denk, sehen. Also ich fand das schon etwas... sehr, sehr locker, ich will Herrn Lafontaine mit Herrn Schönhuber in ein Töpfchen zu werfen. Ich habe gesagt, dass diese Art mich daran erinnert. Ich will dir sagen, was ich genau zu dem Problem denke. Ich glaube, dass wir erstens, das ist jetzt ein emotionales Argument, und darüber kann man streiten, gewissermaßen eine Verpflichtung haben, Leute, die zu unserem Volk gehören, und wenn es auch Generationen zurückliegt, mit hierher zu nehmen, wenn sie es denn wollen. Darüber kann man streiten. Ich denke so, in jedem anderen Land wäre das selbstverständlich, dass die Amerikaner sich für andere Amerikaner einsetzen und Franzosen für andere Franzosen. Dann ist es, und das ist nun wirklich das größte Argument, es ist verfassungsrechtlich verankert. Im Grundgesetz 116 steht, dass diese Leute Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind. Und dann glaube ich eben auch, dass wir eine historische Verpflichtung haben, die Leute, wenn sie denn wollen, hier aufzunehmen. Es gibt keine Gruppe innerhalb der Deutschen, des deutschen Volkes, die so sehr für die Nazi-Verbrechen bezahlt haben wie die Leute im Osten. Durch Entwurzelung, durch Deportation, durch jahrzehntelange Diskriminierung, Zwangsarbeit oder gar Tod. Und das muss man alles sehr, sehr vorsichtig berücksichtigen und nicht wirklich aller Stammtisch darum schlagen und Stimmung machen. Deshalb hat mich das so sehr geärgert. Nein, ich glaube nicht, dass das aus der Ecke gekommen ist von Herrn Lafontaine, sondern es stellt sich ja heute auch die Frage des Machbaren. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben. Es ist ja nicht mehr so, dass wir uns heute hinstellen können und sagen, alle humanitären Gedanken sind auch direkt eins zu eins umsetzbar. Ja, aber es wird auch mit falschen Argumenten operiert. Das Grundgesetz als solches, das hat seine Berechtigung. Und es stimmt, dass gerade diese Gruppe der Deutschen darunter sehr gelitten hat. Mhm. Nur man darf ja auch eins nicht vergessen. Es gibt ja also diese Schicksale von Vertreibung oder von Abspaltung von Völkern oder von Staaten, die ist weltweit. Mhm. Nur halt, es ist die Frage, was können wir diesen Leuten bieten? Es ist ja nicht damit getan, dass wir ihnen sagen, ist ja gar nicht nur, dass wir denen und was als bieten. Als erstes kriegen sie den Kulturschock, als zweites sind sie in der Sozialhilfe und als drittes werden sie hier weiterhin diskriminiert. Ja. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Also ich glaube nicht, dass Herr Lafontaine aus reiner Mitmenschlichkeit die nicht mehr hier haben will. Ärgerlich ist beispielsweise auch, dass er mit ganz falschen Fakten argumentiert. Beispielsweise Belastung der Rentenkasse. Dieses ist faktisch nicht richtig. Laut Bundesstatistiken sind nur 10% der Aussiedler über 60 Jahre. 40% unter 20. Die Rentenkassen werden sogar entlastet. Ja, dadurch. Wenn diese Personen, die wir dann hier haben, auch tatsächlich Arbeit finden. Ich sehe nur eins, und das ist das, wo man auch vorsichtig sein muss, das alles sofort als Stammtisch abzutun. Wenn ich mir vorstelle, dass da in dem Vulkandebakel 23.000 Menschen um ihre Arbeitsplätze bangen, und die bekommen das mit und sie sehen also, es kommen hier Aussiedler her und sie finden ein Heim und sie finden eine Arbeit. Und Familien, die hier sind, kinderreiche Familien, haben keine Wohnung, der Vater hat keinen Arbeitsplatz. Das ist ja gerade dieser emotionale Sprengstoff. Manuel, ich nehme das sehr ernst, was du sagst. Aber ich habe wirklich die Sorge, dass diese Argumentation, die wir jetzt konzentrieren auf die Aussiedler, die schwappt ganz schnell über, da werden die Rechten schon für sorgen, auf die gesamten Ausländer. Und dann haben wir wieder dieses Hetzklima hier, wie vor der Asyldebatte. Und das finde ich ja einfach schrecklich. Überleg doch einmal, wenn es tatsächlich so ist, dass diese Regierung, die momentan die Macht ausübt und sehr ungestört ausübt, wenn die festgeschrieben werden soll für die nächsten 10, 20 Jahre, weil eine Mehrheit da ist. Das war ja die gleiche Problematik in der ehemaligen DDR. Wir haben ja dort ein Reservoir an CDU-Wählern, wo ich sage, das ist gefährlich und jetzt kommt noch mehr dazu und dann werden diese Zustände und auch, sagen wir, diese latent ausländerfeindlichen Zustände werden festgeschrieben. Ist darin nicht auch eine große Gefahr zu sehen? Also ich sehe erstmal das Gros der CDU-Wähler oder auch große Teile der CDU nur wirklich nicht als Ausländerfeinde. So will ich es nicht darstellen. Ja, nun gut, aber eher als im linken Spektrum. Also das, was ich jetzt gerade mitbekomme, lässt mich da sehr, sehr nachdenklich werden. Manuel, aber ich denke, dass die Argumente ausgetauscht worden sind. Du bist da anderer Auffassung und sicher auch eine ganze Menge anderer Leute wie du. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, danke. Wiederhören. Ciao. Jetzt machen wir etwas Musik. Ihr Lieben, hier ist Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln. Zu hören im Radio bei 1Live, zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht haben wir hier bei uns offenes Thema. Und das ist ein Angebot von uns. Ihr könnt anrufen zu allen Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. 0130 29 11, kostenfrei für euch. 0130 29 11, Martin, 35. Ja, hallo Jörg. Ich grüße dich, hallo. Dein Thema, Martin. Mein Thema ist, ich habe Schwierigkeiten damit, dass ich beschnitten bin. Ach, da hast du Schwierigkeiten mit. Da habe ich Schwierigkeiten mit. Du wirst es vielleicht nicht verstehen, aber ich habe schon als Kind, bin ich da drauf, also das wurde, weil ich eine Vorhautverengung gehabt habe, wurde das operativ entfernt. Also als Kind beschnitten worden? Als Kind, ich war ungefähr 6 Jahre alt. Ja, da könnte man ja denken, dass du dich gut dran gewöhnt hast. Welche Schwierigkeiten hast du? Und zwar erstmal mit der Umwelt. Als Jugendlich, als Kind, nach dem Sportunterricht, man hat sich geduscht und dann sieht man, die anderen sehen anders aus. Ja. Die haben was, dir fehlt was. Also bist du, habe ich mir damals eingeredet, du bist nicht komplett. Warst du der Einzige? Ja. Das wundert mich. Ich habe jetzt auch noch keinen, wenn ich in der Sauna war, noch keinen angesehen, der beschnitten ist. Junge, erzähl mir nichts, das gibt's doch nicht. Ach, wirklich? Es gibt so viele Männer, die beschnitten sind. Auch in deinem, du bist 35, auch in deiner Generation. Die habe ich dann noch nie kennengelernt. Also bist du denn wirklich auch angemacht worden von den anderen Jungs? Oder war das nur so in deinem Kopf? Nein, und dann in der Schulzeit, wie dann Geschichtsunterricht, und dann hat es geheißen, ach, du bist ja ein Jude. Und man nimmt sich das dann doch zu Herzen, man möchte doch dazugehören. Und dann hat man sich etwas zurückgezogen. So, das war jetzt die Jugend, die Kindheit. Jugend. Und dann, wie sind denn die Reaktionen der Damenwelt darauf bei dir gewesen? Ja, also dadurch, dass ich da Probleme mit gehabt habe, hat es etwas länger gedauert, mich mit den Frauen zu beschäftigen, wollen wir mal so sagen. Ist ja unglaublich. Und, ja, doch, für mich war das oder ist das ein Problem. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, also irgendwann musst du da drüber auch wegkommen. Ja. Und wenn ich mit einer Frau geschlafen habe, also ich habe jetzt eine feste Freundin und der habe ich das dann gesagt, sie sollen, wenn wir in Aktion treten, nicht auf mein Glied drauf schauen und dann geht das. Wenn die aber hinschaut, und dann rede ich mir ein, ach, die sagt jetzt oder die denkt, naja, also da fehlt ja doch was. Martin, was sagt denn deine Freundin überhaupt dazu? Die sagt, für sie ist es kein Problem. Ihr ist es egal. Ihr ist das egal. Mhm. Auch, das muss ich noch dazu sagen, diese Operation ist schlecht gemacht worden. Es ist sehr vernarbt. Wo, also an um den Schaft. Rum. Ja, aber sonst ist der Penis normal ausgebildet. Der normal ausgebildet, also bloß vorne hat er richtige, wie soll ich sagen, so Wellungen, wo die Narben. Also normalerweise ist mir das mal gesagt worden durch einen Arzt, wenn das so früh gemacht würde, hätte das gut verheilt sein müssen. Ja. Sind diese Wellungen sehr dick? Ja. Die sind sehr dick? Ja. Ja. Kann es sein, dass du dich mehr schämst wegen dieser Narben, als denn über die Tatsache, dass du beschnitten bist? Kannst du gar nicht mehr auseinanderhalten wahrscheinlich. Nein. Weißt du, ich bin deshalb so erstaunt und muss auch immer so ein bisschen lächeln, zumindest am Anfang. Aber ich merke schon, dass das wirklich für dich ein Problem ist. Ich weiß nicht, ob du diese Sendung ab und zu siehst. Und doch, oft, aber das Thema über den Schwanz habe ich nicht gesehen. Ja, und wir hatten danach voriges Jahr, also wirklich mehrere Tage, fast schon als roten Faden, beschnittene Schwänze als Thema. Leider und das, nicht gesehen. Und das fing damit an, dass ich einen Burschen am Telefon hatte vom sogenannten Cutting Club. Das ist ein Club von Jungs, von Männern, die sich zusammengetan haben, die alle beschnitten sind oder sich sogar beschnitten ließen, extra beschneiden lassen haben dafür, weil sie es schön finden. Und die dann auch erzählten, dass es für sie eine ganz tolle Sache ist und dass sie den Sex viel besser genießen als vorher, dass sie besser bei ihrem Partner ankommen, dass sie es einfach auch ästhetischer und schöner finden. Also von der ganz anderen Seite, als du das jetzt erzählst. Daraufhin riefen, wenn ich das könnte. Ich will nur noch erzählen, daraufhin riefen dann auch viele Frauen an. Ja. Es riefen auch Huren her an und erzählten von ihren Erfahrungen. Und es war also durchweg zumindest eine ganze Menge positive Resonanz darauf. Dass ganz viele, vor allen Dingen Frauen auch sagten, mir ist es entweder egal oder ich mag es sogar, weil ein Mann mit einem beschnittenen Schwanz einfach viel länger kann. Also es war niemals, es sagte überhaupt niemand, der dass es unästhetisch findet oder so. Es gibt Leute, die sagen, ist nicht mein Ding, aber deswegen war ich jetzt gerade auch so ein bisschen irritiert, dass du das für dich so als Problem siehst. Für dich ist das ein Problem, ja. Ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden, dass... Weißt du, die Überlegung wäre ja, wenn, ich weiß es ja nicht, wie sehr das verwachsen ist, diese Narben. Wenn du mal zu einem Arzt gingst und dich erkundigst, ob man dieses vielleicht durch einen kleinen chirurgischen Eingriff beseitigen könnte... Ja. Einen kleinen plastisch-chirurgischen Eingriff. Mhm, das wäre eine Frage zumindest. Vielleicht, wenn du zu einem guten Urologen mal gehst. Ja, das... Damit die das Scham schon mal weg ist, was die Narbenverwulstung da angeht. Ja, ja. Also für mich ist das halt vielleicht das auch damit, wenn ich zum Arzt gehe und das bereinigt ist, dass es irgendwie ästhetisch schöner aussieht, dass ich mich damit anfreunden kann. Ja. Aber... wirklich, also das vorhin darüber gelächelt, ich habe noch keinen Mann gesehen in der Sauna und so, der beschnitten war. Ja, da, das ist wirklich Zufall. Es gibt unglaublich viele Männer, die beschnitten sind. Also Dutzende, Hunderte habe ich schon gesehen. Also geh mal an den FKK-Strand. Alle Leute aus der Türkei sind beschnitten zum Beispiel. Ja gut, das hat dann religiöse Gründe. Ja, aber auch viele Deutsche sind es. Also insofern, ich wollte aber auch noch sagen, wenn es denn... immer noch, auch wenn man das vielleicht so plastisch-chirurgisch hinbekäme, für dich so ein großes Problem ist, dann überleg doch mal, dass du vielleicht nicht gerade in eine Therapie, aber zumindest mal ein Gespräch mit einem Fachmann führst, mit einem Therapeuten, mit einem Sexualberater. Das könnte, glaube ich, ganz gut sein. Ja. So ein, zwei, drei Gespräche mal, um dir vielleicht da so auch ein bisschen noch eine andere Richtung zu geben. Wenn sich das nämlich so eingebrannt hat, wie das bei dir jetzt der Fall ist, kriegt man das so schnell auch nicht aus dem Kopf wieder raus. So ist das. Martin, bleib mal am Telefon. Ja. Wir verbinden dich mal zu unserem Psychologen. Vielleicht kann der dir eine Adresse geben. Mhm, okay, ja? Danke. Alles Gute und wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist sogar wirklich schön für viele. Gut, danke. Tschüss, Martin. Ciao. Ciao. Achim, 31. Ja, hallo, bin ich dran? Ja. Hallo, Jürgen. Beschnitten oder unbeschnitten? Unbeschnitten. Unbeschnitten. Unbeschnitten. Aber du findest es auch nicht schlimm, wenn jemand beschnitten ist? Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Nein, aber ich rufe wegen einer ganz anderen Sache an. Ja. Es war eine ganz schlimme Sache, die hier in Mainz, wo ich lebe, und zwar auch ganz in der Nähe von mir, nicht 500 Meter weit entfernt passiert ist. Dieser Taximat. Das war vor kurzem, ne? Ja, das war vor 2 Tagen und das berührt mich unheimlich. Bist du auch in einem ersten Mal, dass ich ganz in der Nähe wohne, auch diesen ganzen Rummel mitbekommen habe und zum anderen auch, dass ich den Taxifahrer verbal, das heißt anhand von, sage mal, dass ich mit dem Taxifahrer schon gefahren bin. Also du kannst es dir vom Ansehen? Ja, richtig. Ja. So. Und ich finde es furchtbar, dass es überhaupt jemand gibt, der für 350 Mark, so steht es heute in der Bild-Zeitung, man nimmt anhand der Tatsache von Weiße Deibel, wie das da zustande gekommen ist. Das ist ja das Tragische bei diesen Taximorden. Hier bei uns in der Gegend ist sowas vor einer Weile auch vorgefallen, dass es immer nur um ein paar Mark 50 geht. Ne? Das verstehe ich nicht, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll. Normalerweise müsste ich sagen, also irgendwie, wenn es dann dort darum geht und jemand abgestochen wird, da geht es um mehr Geld, da geht es um mehr um 300, wie um 350 Mark, aber ich möchte um Gottes Willen nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise oder irgendwie weißt, was ich meine, anstelle. Aber du bist da sehr unheimlich betroffen. Ja, ja. Es ist ja auch immer die Frage und die Diskussion, wie die Taxifahrer sich selbst mehr schützen können. Da gibt es ja auch viele Überlegungen und Vorschläge, aber letztendlich geht es natürlich. Entschuldigung, weil du das gerade sagst, da gab es hier in Mainz vor 20 Jahren war der letzte Taximarkt gewesen. Mhm. Und selbst wenn jetzt eine Scheibe davor wäre, Taxifahrer haben sich selbst schon dazu geäußert, selbst wenn die sich mit Waffe schützen wollen, oder man kann sich das vorstellen, als Taxifahrer, wenn du neben dran, wenn du kannst dich nicht schützen, in dem Moment, es geht viel schneller, wie du selber als Fahrer reagieren kannst. Ich finde das furchtbar, dass jemand für 350 Mark jemand umbringt. Ich begreife das nicht, das geht mir nicht in den Kopf neu. Gab es denn, ich habe diesen Fall nun nicht so verfolgt, von Seiten der Taxi-Innung bei euch schon irgendeine Stellungnahme? Hast du irgendwas mitbekommen? Ich weiß insofern nur, dass die Staatsanwaltschaft 10.000 Mark Belohnung ausgesetzt hat und die Taxi-Innung noch einmal 5.000 Mark draufgesetzt hat. Also 15.000 Mark Belohnung. Gibt es einen und das Einzige, was ich habe, ist, dass sie habe hier bei mir gerade, weil, und das ist so schlimm an der ganzen Geschichte, und Entschuldigung den Ausdruck, es ist ein Sauhund ohne Gleichen. Die Tatwaffe hat er am Ort hinterlassen, und das ist ein ganz, ganz makabres, ganz, also es müsste jemand identifizieren können, also der Mensch müsste wirklich irgendwann gefasst werden. Was für eine Tatwaffe? Das Messer ist ein Kampfmesser. Kampfmesser. Und dann haben sie so eine, ja, wie haben sie geschrieben, die haben sie Tedejage, Seitenblusserung groß, mit Reißverschluss und oben nochmal so ein Rollgraf und Handschuh. Mhm. Und den haben sie in der Parallelstraße von uns unterhalb gefunden gehabt. Mhm, ja. Und die Marktwaffe hat er hinterlassen. Also die gehen davon aus, und das macht mich auch ein bisschen unruhig, das haben sie, das hat er hier unmittelbar verloren. Und die Polizei muss davon ausgehen, dass der Mörder aus der Gegend hier kommt. Direkt aus der Gegend kommt. Der wohnt wahrscheinlich hier irgendwo in der Gegend, der Sauhund. Ja, Entschuldigung, wenn ich sage Sauhund, aber ich bin unheimlich erregt. Achim, das wird sicher sehr vielen Leuten so gehen, vor allen Dingen bei euch in der Gegend. Das ist immer sehr schlimm, wenn man sowas erfährt. Und vor allen Dingen natürlich noch schlimmer, wenn man denjenigen auch noch kennt oder zumindest vom Sehen ich kennt. Ich kenne ihn nicht, aber ja, vom Sehen, ich fahre oft Taxi und ich kenne ihn vom Sehen her halt und er ist ein sehr netter Mensch. Achim, danke für deinen Anruf. Jo, alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. Andrea, 35 Jahre. Ja, hallo. Ui. Andrea, ja, hast du deinen Fernseher und dein Radio leise geschaltet? Ja. Ja, nee, glaube ich nicht. Du musst es dem Ton ganz runterschalten. Ja. Ja. Dein Thema? Ja, hallo, erstmal, ich wollte was dazu sagen, von wegen Aussiedler. Zum Thema Aussiedler? Ja. Ja. Was ich zu dem Thema sagen wollte. Nee, irgendwas stimmt mit der Leitung nicht, Andrea. Das müssen wir jetzt nochmal. Klappt? Also nochmal, Thema Aussiedler. Ja. Ja. Was ich zu dem Thema sagen wollte, ist nämlich das, dass es in Deutschland heutzutage ziemlich chaotisch abgeht, was Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angeht. Das wollen wir erstmal so generell feststellen. Ja. Na, das ist ein allgemeiner Platz. Ja. Ja. Ich habe nichts gegen Aussiedler. Ja. Ich bin selber eine. Von wo kommst du? Aus Polen. Ja. Ja, aber kein Moment. Wenn ich zu dem Thema mich äußern sollte, dann frage ich mich eins, wohin soll das Ganze führen? Aber du liest das hier... Lies es bitte nicht ab. Das ist eine Sendung, wo sich Leute unterhalten. Und sag ganz einfach deine Meinung. Sag deine Meinung. Ja, du bist selbst Aussiedlerin. Genau. Bist du dafür, das war ja vorhin die Diskussion auch... Ja, lass mich bitte die Frage stellen. Bist du dafür, dass... jetzt bringst du mich durcheinander. Ja, das will ich ja auch. Naja, das merke ich. Bist du dafür, dass auch noch weiter Aussiedler im bisherigen Umfang nach Deutschland kommen dürfen? Nein. zurzeit nicht. Ja, warum nicht? Ganz einfach. Bei der Arbeitslosigkeit hierzulande soll man Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage nehmen. Und daraufhin, es ist nämlich nicht möglich, dass die zukünftigen Aussiedler irgendwie eine Chance haben, mit der restlichen Gesellschaft akzeptiert werden oder vereinigt werden. Es gibt einfach gesellschaftliche Aufteilung und das kann man... Andrea. Ja, spüren. Du liest jetzt doch deinen Text hier auf. Und das finde ich nicht so schön. Ja, warum denn nicht? Nein, weil das eine Sendung ist, wie gesagt, wo sich Leute unterhalten. Ja, das will ich und nicht, wo einfach Texte verlesen werden. Außerdem ist die Leitung wirklich auch nicht der Bringer. Ach ja. Deswegen würde ich das wirklich erstmal abbrechen. Wir können gerne noch versuchen, neu anzuwählen, aber so machen wir es dann doch nicht. Ja, es gibt einfach viele Verurteilungen und Klischees gegenüber den Aussiedlern. Ja. Und daraufhin komme ich zu der Meinung, dass die Übersiedlung zurzeit gestoppt werden soll. Okay, die Meinung von Andrea war das. Okay. Jetzt machen wir weiter mit, nehmen wir weiter mit Beate 33. Beate, Domian? Ja, ich grüße dich. Ja, ich höre dich also eigentlich kaum, ja. Ja. Okay, Domian. Was ist denn los? Beate 33, du hörst mich. Ja, jetzt höre ich. Dein Thema. Mein Thema ist eigentlich ist Harald Juhnke. Harald Juhnke? Ja. Ja. Weil, also, ich finde, so langsam ist also Sense. Was heißt das für dich? Dass ich den Mann eigentlich genial finde. Der Mann hat einen Charme, das ist ein super Schauspieler. Ja, finde ich auch. Also in dem Trinker, also von Falada, ich fand ihn also fantastisch. Ja. Und sowas kann man nur nüchtern spielen. Aber auch nur, wenn man die Phasen eines Alkoholikers kennt. Ja. Würde ich mal jetzt so sagen, aber ich finde, er hat jetzt sein Publikum so weit enttäuscht, dass also jetzt müsste man ihn wirklich fallen lassen. Ja. Weil, also ich habe das also zufällig gesehen in den Nachrichten, er hatte ja da mit dem Paul Kuhn da vereinbart, dass sie da also Liederabende und so weiter machen und wie der Paul Kuhn da wirklich, der ja selber wohl auch Alkoholiker ist, weiß ich aber nicht so genau. Das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall Erfahrungen damit hat, das ist, glaube ich, bekannt. Wie er dem Publikum dann mitteilen musste, dass Harald Juhnke also leider nicht zur Verfügung stehen. Es waren, glaube ich, 1300 Leute da in Berlin, die sich auf ihn gefreut hatten. Und leider hat es dann nicht geklappt. Also meine eigene Tante war auch dabei. Die wohnt nämlich in Berlin. Ja. Und die sagte, jetzt habe ich also die Schnauze voll. Ne? Ja. Und ich kann die Leute auch verstehen. Und ich kann es auch. Ja? Entschuldigung? Nee, ich meine auch, ich kann das auch verstehen. Auf der anderen Seite, als ich das heute oder gestern in der Zeitung wieder gelesen habe, geht es mir immer durch und durch, wie unglaublich beschissen es diesem Mann geht. Und was für eine Tragik auch dahinter steckt. Und dass er irgendwie es nicht schafft, wirklich, wirklich mal eine lange und wirklich intensive Entzugskur zu machen. Ja, wenn er nicht will, dann kannst du ihn nicht dazu zwingen. Ja. Jürgen, dazu kommt, wir haben schon zweimal zusammen gesprochen. Das eine Mal war Girac, das andere war, dass mein eigener Vater in meinem Beisein an Alkoholsucht gestorben ist, an Leberzirrhose. Mhm. Und weißt du, deswegen, du darfst die Leute nicht mehr auffangen und das machen die Leute. Aber mittlerweile haben sie, glaube ich, auch die Schnauze voll. Ich glaube, seine Frau distanziert sich jetzt auch von ihm, ne? Soweit ich gelesen habe, ist sie gar nicht mehr zurückgekommen aus Paris. Sie lebt doch, irgendwie. Sie war noch bei der Filmverleihung dabei. Soweit ich gelesen habe, war sie dann also noch dabei und. Also du meinst, dass vielleicht, dass ihn das noch aufrütteln könnte, wenn seine Fans. Nein, den rüttelt nichts mehr auf. Nein. Nicht mehr. Aber ich wollte ja sagen, wenn seine Fans sich von ihm abkehren würden, vielleicht dann? Ich glaube, bei ihm ist es zu spät. Mhm. Ich glaube wirklich, bei ihm ist es zu spät. Das war also komisch. Ich meine. Liest du wirklich Express? Bitte? Liest du wirklich Express? Ja, klar. Ehrlich? Ja, ich finde den Express gut. Ist ja wohl nicht wahr. Naja, gut, dann kann man Du rufst ja aus der Gegend an. Das ist für die anderen Leute in ganz Deutschland, die uns zuschauen, das ist eine Boulevardzeitung hier im Rheinischen. Jo. Ja. Naja, gut, im Kölner Stadtanzeiger steht im Prinzip nichts anderes, nur ein bisschen qualifizierter. Aber ich war also heute bei uns und wollte mir Zigaretten holen. Da war dann also die Schlagzeile Harald Juhnke, mir ist jetzt alles egal, ich sauf mich tot oder irgend sowas. Ja. Und ich stand da, weil ich mich mit dem Mann immer so ein bisschen unterhalte. Und da kam dann eine Frau und die sagte, mein Gott, der Junke. Und dann kam der Nächste. Und es ist also wirklich Thema, ne? Mhm. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn er sich totsaufen soll, dann soll er das doch bitte machen. Mhm. Aber doch bitte nicht auf den Rücken von anderen Leuten und dabei noch kassieren. Mhm. Oder meinst du, der kriegt da kein Geld für? Also für dieses Konzert wahrscheinlich nicht, aber er kriegt natürlich Nein, sehr viel Geld. Nein, für dieses Konzert hat er ja sogar angeboten, die Musiker zu bezahlen. Mhm. Aber doch für alles, was in der Zeitung steht, meinst du denn, der hat keinen Manager oder sonst irgendwas? Also was in den Boulevardzeitungen steht, dafür bekommt er kein Geld, da bin ich sicher. Aber das ist auch völlig wurscht. Der Mann ist ziemlich am Ende und wie du es einschätzt, wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, dann ist da vielleicht traurigerweise vielleicht gar nichts mehr zu machen. Nee, meiner Ansicht nach nicht. Weil er hat ja das letzte Mal schon im Koma gelegen. Mhm. Und ich meine, da ist nichts mehr zu machen. Und ein Alkoholiker, der keinen Willen hat. Das ist es. Das ist genau der Punkt. Da ist alles am Ende. Beate. Und das finde ich eine Schweinerei, weil er nämlich noch Fans hat, noch und noch. Und denen ist er irgendwo auch noch was schuldig. Ja. Und er kann es auch. Ich meine, der Mann, der ist genial. Der hat Charme, der kann tanzen, der hat musikalisches Erkennen, der ist Schauspieler, das ist ein Allround-Talent. Beate, jetzt wartet der Thorsten noch in der Leitung. Den möchte ich gerne noch rannehmen. Ja, danke dir für deinen Anruf. Danke auch, Domian. Alles Gute. Dankeschön. Ciao. Ne, Thorsten, 27. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Thorsten. Ja, und zwar mein Thema ist, du hattest ja gerade jemanden, der gesagt hat, er ist beschnitten und er kennt da keinen. Ja. Und er hat das Glück, er kennt jetzt einen, zwar nur über das Fernsehen oder das Radio, ich bin beschnitten. Du bist es. Und das tritt jetzt wieder eine Lawine los, ich weiß es. Ein Anruf zum Thema Beschneidung und wir reden die ganze Woche drüber, aber leg los. Ja, also ich bin erst seit meinem 17. Lebensjahr beschnitten. Ja. Also ich kenne also beide Seiten. Du kannst es beurteilen. Ich kann es beurteilen, ich muss sagen, also ich bin echt zufrieden damit. Warum bist du beschnitten worden? Ich bin schwul und ich hatte damals einen Freund und der war beschnitten. Ja. Und dann ging die Beziehung auseinander und danach hatte ich eine Nierenbeckenentzündung, lag im Krankenhaus. Mhm. Und der Urologe bei der Untersuchung, da hatte ich ihn mal drauf angesprochen. Ich sagte, wie ist das eigentlich, ne? Kann man sowas machen und so? Und er sagte, ja klar, sagt, das ist eine Sache von 5 Minuten, ne? Mhm. Ich dachte, ja klar, ich sagte, komm, die 5 Minuten, die hätte ich wohl auch noch Zeit. Und dann hat er es dann gemacht. Ja. Und ja, okay, dann die ganze Abheilungszeit, die 3 Wochen ging und ich muss echt sagen, also doch. Was ist denn jetzt, was ist besser jetzt als vorher? Das intensiver. Also so eben halt ist auch beim Sex oder so, ne, eben halt intensiver. Ja. Ich bin also wirklich mehr gereizt. Ja. Und doch, es ist irgendwo auch beim Orgasmus, irgendwo finde ich das schon ein bisschen geiler als vorher. Ja, kommst du? Du kommst aber langsamer, ne? Ja, es dauert ein bisschen länger. Es dauert länger, ne? Aber ich meine, bis jetzt kann man nie beschweren. Ne? Das ist von Vorteil. Das ist Vorteil, ja. Und du hattest gerade da gesagt, da gibt es irgendwie so einen Verein oder so. Kann man da irgendwo die Adresse oder so herkriegen? Wir können dich nochmal anrufen. Wir haben die Adresse bei uns archiviert. Ah, das ist nur gut, ja. Ich hatte noch eine Frage gerade, für was war denn das? Ach ja, genau, als du das operieren ließest, operieren kann man das ja gar nicht richtig nennen. Nee, das war nur einfach, ja. Genau, es gab dann 3 Wochen eine Abheilphase. Ja. Und wann kann man wieder richtig in Aktion treten? Nachdem die Fäden eben halt, also weg sind, ne? Ja. Weil vorher, das sieht dann halt aus wie so ein gespickter Kaktus. Ja. Thorsten, auch damals, als wir voriges Jahr sehr viel und sehr ausgiebig darüber gesprochen haben, immer die große Frage, wie onanieren beschnittene Männer am besten? Wie machst du es? Wie vorher? Nee, vorher geht's ja nicht. Das Häutchen ist ja weg. Nee, ja, wie geht das? Ja, eigentlich normal. Ja, nimmst du Hilfsmittel? Nimmst du Spucke oder irgendwelchen Gel? Ich meine, ich tropfe eigentlich ziemlich schnell, ne? Also ich meine, ich setze ziemlich schnell so feucht, ne? Ja. Aber ja, wenn also so Spucke oder halt Gel, das ist schon immer schon besser dann halt. Und das hat dich auch am Anfang nicht ein bisschen irritiert? Gar nicht. Also ein absoluter Befürworter. Ja. Stell dir mal vor, es wäre nicht gut gewesen, dann hättest du bald ausgesehen, ne? Hinterher. Okay. Ich meine, ich hatte ja vorher schon da einen Freund und der war also auch hellweg von begeistert, ne? Ja. Und daher dachte ich mir, mach mal. Und ich arbeite auch auf Zeche und bei uns sind sehr viele, die beschnitten sind. Ja. Ne? Auch Deutsche. Ne? Und ich habe mich schon mal mit ein paar auch mal drüber unterhalten. Ich dachte, ey, du bist ja auch beschnitten und so. Ne? Ja. Die haben gesagt, also Franziskus gibt's nicht. Und du wirst nie dumm angemacht oder dumm angeguckt? Nee, noch nie. Mein Lieber, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, nichts zu danken, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Thorsten. Ciao. So, Freunde, in der Technik heute Nacht Hans-Jürgen Wilder, am Mikrofon Jürgen Domian. Und morgen Nacht haben wir eine Themennacht. Da heißt das Thema ganz schlichtweg Ekel. Und ich möchte von euch richtig ekelhafte Geschichten hören. Meine Frage wird sein, wann und warum ekelt ihr euch? Wann habt ihr euch so richtig so von unten aufgeekelt? Oder gibt es auch Sachen bei euch, die ihr toll findet und die andere Leute aber ekelhaft finden? Die Telefonnummer ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen, 01209911. Bis morgen Nacht. Bye, bye. Ciao.